Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist wieder einmal der Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik. Die Young Fathers hörten wir gerade. Drei Herren aus Edinburgh, die auf ihrem Debütalbum damals vor, na gut, 2 Jahren eigentlich eher so Hip-Hop-Musik machten. Und jetzt mit ihrem neuesten Album White Men Are Black Men Too so ein bisschen den Hip-Hop und den Rap hinter sich gelassen haben und eher so einen Soundmischmasch kreieren, der so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Trotzdem keine schlechte Platte, nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Young Fathers waren das gerade eben mit Still Running. Was läuft heute in der Sendung? Ich habe Musik für euch von den Poster Boys von Blur. Die sind nach ihrem ja relativ langen Comeback zurück mit einer neuen Platte. Es gibt Lo-Fi Sounds von Simon Joyner, aber auch zum Beispiel von Stone Jack Jones. Dazu Indie-Rock mit Speedy Ortiz und schönsten Popmusik, zum Beispiel mit Stealing Sheep. Mit schönster Popmusik geht es auch weiter und zwar mit dem großartigen Marcus Starling. Show it, but my soul's in pain. You may not know it, but I'll never be the same. Too much too soon, but knowledge came a little late. Draw back too far and hesitation is your fate. Ties that never came undone. The war is over, but the battle's never won. And in this hue and cry, I can't be fully sure what holds the greater claim, the poison or the cure. What's wrong and what's right? Da-da-da-da. Da-da-da-da. It's not for me to ask, it's not for me to say why some get paid and others always have to pay. This anguish burns, it's a solitary flame. But I'm like you, I can't erase its name. It's not too late, and after all, you never really fail. Try again, it's not too late, and after all, you never really fail. Try again, it's not too late, and after all, you never really fail. Try again, it's not too late, and after all, you really fail. Try again, it's not too late, and after all, you really fail. Fail. Hue and Cry ist dieser Song von Marka Starling, alias, wie heißt er noch richtig? Er heißt, eben hatte ich es noch, Chris Cummings, genau, er kommt aus Toronto und macht hier Musik auf seinem Debütalbum Rosie Mays, die sehr nach 70er Jahre Pop klingt, Burt Bacharach hier und da, ein bisschen vielleicht als Referenzen, aber auch ganz viel Jim O'Rourke kann man raushören, der vielleicht auch sich wieder bei solcher Musik bedient hat, also ganz, ganz tolle Platte, wie ich finde, und war auch letzte Woche ihr Album der Woche, Marka Starling mit seinem Werk Rosie Mays. Mumford & Sons, das ist das Projekt von Marcus Mumford, der kommt aus London und veröffentlicht diese Woche mit Wildermind sein drittes Album. Das wird sich wahrscheinlich wie geschnitten Brot verkaufen. Die Platten wird sich die Hände reiben und die Platte wahrscheinlich in vielen Ländern auf die höchsten Chartspositionen katapultiert und die Band dann auch natürlich auf Tour kommen mit ausverkauften Hallen etc. etc. Ich finde es musikalisch immer so ein bisschen zweifelhaft, was die machen. So ein bisschen betreffen halt Folk in diesem Fall. Hier kommt Mumford & Sons mit eben einem Stück von ihrem neuesten Album, der heißt Believe. You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Mumford & Sons Believe, ein Song von ihrem neuesten Album Wildermind, erscheint diese Woche und inzwischen auch hier mit Breitwand-Sound auf als Programm, aber was anderes hätte ich gleich auch gar nicht erwartet von dieser Band aus London. Jam Sinti ist ein britischer Musikproduzent, der vor 3 Jahren sein Debütalbum veröffentlichte. Jetzt gibt es das zweite Werk Dream a Garden betitelt. Darauf gibt es einen ziemlichen Mischmasch aus diversen Musikstilen, vor allen Dingen laut und DIY-mäßig geht's aber zu. Hier kommt Jam Sinti mit Today. Jam Sinti mit dem Song Today. Der Sound von den ganzen Sinti-Klängen her war schon so ein bisschen 80er-lastig, aber dann wieder so Cut-and-Paste-mäßig zusammengesetzt. Das gab es garantiert damals noch nicht, diese Technik. Also irgendwie schon relativ modern, aber auch mit einem Schuh zumindest ziemlich retro. Jam City, der Song gerade eben vom neues Album Dream a Garden betitelt. Ziemlich komisches Werk, finde ich manchmal ein bisschen zu sperrig fast. Hop Along ist ein ganz komischer Bandname, wie ich finde. Hop Along, denn da verbirgt sich die Songwriterin Frances Quinlan, die mit drei weiteren Herren hier Musik macht und auch die Tage ihr zweites Werk veröffentlicht. Das wird heißen Painted Shut. Daraus hören wir hier schon mal den Song Waitress. Hop Along, eine unheimlich kreative Band-Namenskonstruktion hier. Die Band wie gesagt, Frances Quinlan heißt sie, genau, und die singt und spielt hier Gitarre und mit Waitress hörten wir einen kleinen Appetizer aus dem Album Painted Shut, erscheint nächste Woche. Was mag wohl ein Mensch, der aus England kommt, aber in Berlin lebt, für Musik machen? Na klar, elektronische, hier kommt George Fitzgerald. Das war George Fitzgerald mit dem Song Full Circle. Auf dem Album Fading Love gibt es Elektronisches, wie gerade eben hier gehört, mit so ganz leichten House-Beats und Rhythmen. Und dazu ganz häufig den Gesang von George Fitzgerald. Das erinnert so ein bisschen an das, was man von Hercules and Love Affair kennt, dass die noch ein bisschen mehr House, ein bisschen mehr Pop im Repertoire haben. Und das Ganze hier vielleicht bei George Fitzgerald so ein bisschen reduzierter und einen Tick elektronischer klingt. Produziert und mitgeschrieben wurde das Album von Ollie Boyston. Den kennt man als Boxed In. Da hat er gerade erst Anfang des Jahres eine schöne Platte veröffentlicht und ja, hat hier so ein bisschen Mithand angelegt bei diesem Werk, welches sich auf gesamter Linie relativ homogen und einheitlich präsentiert. The Weepies, das ist die Band um Deb Talen und Steve Tannen. Die beiden sind ein Ehepaar, haben drei Kinder, haben schon, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Platten veröffentlicht. Die neueste erscheint jetzt gerade eben, Sirens heißt sie. Und hier kommt ihr Song River from the Sky. Friends I had from younger days, most they have been washed away. Time's a river, so they say, and then you drown, and then you drown. Heavy storm about to cry like a river from the sky. Life is like a waterfall. You are falling like a doll. You never think of me at all. There isn't time, there isn't time. Heavy storm about to cry like a river from the sky. Sweet waste of time. Truth is unkind. Truth is unkind. You never mind. Sweet waste of time. Truth is unkind. Truth is unkind. Is there a river in the sky? An ocean just behind your eyes. Every night I say goodbye to you again, to you again. Heavy storm about to cry like a river from the sky. Like a river from the sky. Like a river from the sky. Like a river from the sky. Like a river from the sky. Smoothing. den Sunday Service. Und das gerade eben waren die großartigen Speedy Ortiz, eine Band aus Massachusetts. Das liegt oben bei Boston da, an der Ostküste der USA. Aus Northampton, genau, kommt die Band und gibt es seit 2011. Kopf und Sängerin und Songschreiberin ist eine gewisse Sadie Dupuis oder Dupuis ausgesprochen vielleicht. Und die macht wirklich wundervolle Musik hier auf dem zweiten Album Foil Deer von Speedy Ortiz. Sie arbeitet sich so ein bisschen ab an dem Indie-Rock der 90er Jahre. Eben gerade war es eine sehr ruhige Nummer, Mr. Difficulties, dieser Song. Sie kann aber auch ein bisschen lauter werden und dann klingt es wirklich so nach klassischen 90er Jahre Indie-Rock und sehr erinnernd an Leute, an Damen wie Tanya Donnelly, Joanna Hatfield und alle, die so aus dieser ganzen Riege kommen und in den 90er Jahren tolle Platten und tolle Songs veröffentlicht haben. Hier noch ein Song von Speedy Ortiz, Dark World. Nur die Vokale ausgetauscht gegen ein V. Was das soll, weiß ich nicht genau, aber aussprechen wage ich mich das dann doch nicht. The cage should open in my brows. I think I take two. Across the oval with the sergeant, bright as the cracks in the parking lot stretched to divide. The snow came on, it was the first in a while. Couldn't tell for sure if it was really real. My hair too. It's cool. Cross the threshold and he takes my hand. Said he promised to like me if I stand in the light. Who's got my bag? Who's got a bag for me? Who stands in the corner and plays with a man for the chase in a dark world? looking through the doorway, burning halfway deep. A heartache that numbs you even when it cuts you. Dark World hörten wir von Speedy Ortiz, die Band aus den USA mit ihrem zweiten Album Foil Deer, haben wirklich eine schöne Platte hier abgeliefert für alle Freunde des 90er Indie-Rocks der ruhigeren Sorte auf jeden Fall. Eine ganz, ganz warme Empfehlung von meiner Seite. Auch die nächste Band kann sich auf jeden Fall hören lassen. Das ist relativ, würde ich sagen, nicht einfach, weil es schon ziemlich anstrengend und schwierig ist, was die Band hier produziert hat, aber auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Es geht um Annabelle Lee, ein Projekt aus auf der einen Seite New York, auf der anderen Seite England. Die Sängerin heißt Annabelle, nicht Lee mit Nachnamen, aber die Band heißt Annabelle Lee, dabei Lee in Klammern geschrieben. Und der zweite im Bunde ist ein Gitarrist aus England, Marcus mit Vornamen I. Nur der Buchstabe ist mir als Nachname bekannt, also ein bisschen auch das Konzept hier. Was die machen auf ihrem neuen Album By the Sea and Other Solitary Places, hört ihr am besten selbst. The clouds, they took the form when the der Song Alone von Annabel Lee, die damals wirklich nicht so, sondern nur Annabel, Nachnamen unbekannt, aber der Bandname hier Annabel Lee, angelehnt an ein Gedicht von Edgar Allan Poe. Ähnlich düster klingt das Ganze auch, was die beiden hier veranstalten auf ihrem Album By the Sea and Other Solitary Places. Sehr viel ja, Klassizismus dringt da durch. Man muss so ein bisschen an Erik Satie hier und da denken, aber auch ruhiger Folk im Stile von Joni Mitchell oder Nick Drake oder auch so ein Tupfer-Jazz hier und da zu hören, manchmal auch so ein bisschen Richtung Spoken Word. Also ganz viel Einflüsse hier in diesem Album drin, in diesen Songs von Annabel Lee. Das ist ziemlich spannend gemacht, auf Dauer dann ziemlich anstrengend, auch nicht alle Songs mit der extrem hohen Qualität. Manchmal gibt es auch so ein bisschen Lückenfüller, sage ich mal, aber trotzdem ziemlich spannend und deshalb hier auch noch ein weiterer Song von Annabel Lee. Da heißt er 1849. Auch dieser Titel in Klammern gesetzt, warum auch immer. October seems so lonely. Make me feel like Tja, ziemlich avantgardistisch das Ganze. Wir hörten Annabelle Lee mit 1849. Nach so viel, ja, sag ich mal, schwierige Kost hier etwas wieder zum Auffrischen Popmusik mit The Leisure Society. Denn da verbirgt sich Nick Hemmings aus England. Sein viertes Album erscheint die Tage, The Fine Art of Hanging Out, Hanging On betitelt. Und hier kommen The Leisure Society mit Nothing Like This. I remember the day that you said we should wait. The Leisure Society hörten wir mit Nothing Like This vom neuen Album The Fine Art of Hanging On. Es geht nochmal zurück zur Avantgarde, um das mal so zu sagen, mit Delia Gonzalez. Die kommt eigentlich aus Miami, hat jahrelang in New York gelebt und dort mit den Leuten von der DFA Posse Musik gemacht. Und jetzt wohnt sie inzwischen in Berlin und veröffentlicht die Tage mit In Rembrandts eine Platte, wo sie nur mit Klavier zu hören ist, zumindest hauptsächlich mit Klavier. Und da sind auch nur, naja, immerhin 4 Stücke drauf, die heißt einfach nur 1, 2, 3 and 4 betitelt und dazu gibt es noch zu jedem Song einen Remix und das Ganze noch mit DVD, weil irgendwie mit filmischer Umsetzung und so weiter und so fort, also alles ziemlich arty gemacht auch und ja, wir hören einfach mal den ersten Song, Delia Gonzalez hier mit ihrem One.